rat ich dir. Was der Onkel Doktor sagt, das soll man immer tun. Wenn er sagt, du musst jetzt ruhen, dann musst du wirklich ruhen. Sagt er dir sein Keusch, dann berühr kein Fleisch. Wenn's auch noch so schön, lass es stehen. Was der Onkel Doktor sagt, das soll man immer tun. Hast du schon mal Lust auf Fleisch? Nimm ausnahmsweise Huhn. Nimm viel Obst und iss viel Käse, sonst wird der Onkel Doktor bös. Oh, sonst wird der Onkel Doktor blöd. Täglich boxt er stundenlang mit seiner Frau. Früher war sie einmal blond, jetzt ist sie blau. Denn der Doktor Brummer sagt, Sport ist gesund. Leider geht dabei sein Bein total zugrund. Oh, oh, oh. Sagt er dir, sei keusch, dann berührt kein Fleisch. Lass es stehen. Hast du schon mal Lust auf Fleisch? Nimm viel Obst und iss viel Käse. Oh, sonst wird der Onkel Doktor böse. Doctor? Ooh, ooh.